Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Hier parallel live auf Facebook live auf meinem persönlichen Kanal und auf YouTube live in meinem Kanal Oliver Gassner. Ein neues Video für die Playlist Literaturwelt wird dann auch auf blog.literaturwelt.de gepostet. Vielleicht poste ich es auch noch auf meinem eigenen Kanal. Doch ein bisschen Arbeit war, dieses kleine Büchelchen durchzulesen. Das kleine Büchelchen hat ein paar Seiten. Also wenn man jetzt hier das Dankeschön und die Personenliste weglässt, dann sind wir hier bei 1294 Seiten. Und wir reden hier von Limit von Frank Schätzing. Es bedeutet mir insofern einiges, weil ich hier eine Unterschrift von Frank Schätzing drin habe. Ich war nämlich damals beim Convention Camp. Jemand, der weiß, wovon ich rede, weiß, dass es das Convention Camp schon länger nicht mehr gibt, leider. Eine Veranstaltung in Hannover. Hannover? Hannover, ich meine Hannover, ja. Ja, und da war auf dem Convention Camp Frank Schätzing und hat so eine, ich nicht nennen, also setze ich da nicht auf die Bühne mit einem Wasserglas, sondern der hat da so eine Multimedia-Show und eigentlich ist auch keine Lesung aus dem Buch, sondern es ist so eine Präsentation. Also es ging um, er sollte da entsprechend er sollte da entsprechend was über Zukunftsvision sagen. Hallo Jens, hallo Thomas, die sind hier auf dem Facebook-Kanal, also wer mit mir auf Facebook verknüpft ist, kann sich über Facebook dazu schalten. Und wie gesagt, ich habe gerade eben nach dem Mittagessen auf der Terrasse dieses Büchelchen ausgelesen und ich fürchte, ich lese da schon ziemlich lang dran. Ich weiß nicht genau seit wann. Es kommt mir so vor, als hätte ich zu Beginn der Weihnachtsferien angefangen drin zu lesen. Ich lese natürlich andere Sachen parallel, aber ja, so. Worum geht's in Limit? In Limit geht es erstmal um Helium-3 Ernten auf dem Mond. Das ist eine Form von Helium, die man dann zumindest so die Theorie dieses Buches. Ich weiß nicht, ob das wirklich physikalisch so entsprechend seine Richtigkeit hat, die man eben für kalte Fusion, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall für irgendeine Art von sauberer Fusion verwenden kann. Und es geht um einen Weltraumfahrstuhl, der das Ganze profitabel macht, weil sonst ist es viel zu teuer, so Zeug da so hin und her zu schippern. Und diesen Weltraumfahrstuhl hat Orley Space oder Orley Enterprises oder was auch immer, also auf jeden Fall die Firma von Julian Orley gebaut, nämlich einen Briten, der so eine Art Mischung zwischen Bill Gates, den beiden Google-Gründern und wie heißt der andere von Apple? Ich habe gerade eine Namensblockade. Apple-Gründer, Gott, naja, gut, wie auch immer. Auf jeden Fall der, jetzt haben wir Steve Jobs, genau. Also irgendwie, wenn man die drei, die vier so ein bisschen zusammenmischt, dann kriegt man Julian Orley dabei raus, also so ein Universalgenie, der also Weltraumreisen dann veranstaltet, Weltraumhotels baut, diesen Fahrstuhl baut, diese Fusionsreaktoren baut und noch zig andere Sachen. Also es gibt eine ganze Horde von Firmen, seine Frau wurde depressiv und hat sich umgebracht. Seine Kinder sind alle ein bisschen komisch. Eine Tochter ist auch so am Rande des Wahnsinns. Und er ist mit einer Truppe von Investoren, Schauspielern, Journalisten unterwegs zum Mond und will das Mondhotel Gaia mit denen einweihen. Parallel gibt es eine Geschichte, die in Shanghai spielt, mit einem Detektiv namens Owen Jericho, der zuerst einen Kinderschänderring aushebt, der Online-Detektiv ist, der von einem Softwareunternehmer oder Software-Hardware-Unternehmer, der so 3D-Simulationen macht, Holographien macht und so weiter, beauftragt wird, beziehungsweise gebeten wird, einem seiner Freunde zu helfen, dessen Tochter zu finden. Hi, René. Zuerst gehen diese beiden Stränge aneinander parallel und man weiß auch, also bis auf Seite, ich weiß gar nicht, wann man irgendwie eine Idee kriegt, worum es überhaupt geht. Jetzt habe ich wirklich zufällig genau die Seite erwischt. Plötzlich entdeckt man, dass einer der Gäste, der da mitfliegt, ganz offenbar, der baut dann aus seinem Duschgel und seinem Shampoo und so und irgendwelchen anderen Dingen plötzlich eine Waffe zusammen. Und dann merkt man, dass der irgendwas Böses im Schilde führt. Und auch bei der chinesischen Truppe in Shanghai geht es dann irgendwann ab und es wird, geht sehr, sehr lange, dass da eigentlich keine Action stattfindet. Und irgendwann hat man dann wirklich das Gefühl, das Ding ist geschrieben, um verfilmt zu werden in 4 Teilen oder so, weil es riesige, riesige Actionphasen gibt, wo alle sich nur noch prügeln und so weiter. Also die ersten 300 Seiten bestehen weitgehend aus der Schilderung des Hotels auf dieser Insel, wo der Fahrstuhl losfährt, des Raumhotels, des Hotels in der Umlaufbahn am Ende dieses Raumaufzugs, dann noch von der Raumstation, also ja, von genau von dieser Raumstation, dann eben die ganzen Sachen auf dem Mond und wie das Hotel da ist und wie die Fahrzeuge sind und so weiter und so fort. Und der andere Strang ist einfach ein Haikai. Der andere Strang ist so ein Strang, wo einfach so eine Detektivgeschichte erzählt wird. Und die finden halt immer mehr und immer mehr raus. Eine Cyber-Dissidentin, beziehungsweise eine Dissidentin, eine chinesische Dissidentin, die ist auch im Jahr, also das Ganze spielt im Jahr 2025, also für die später dazugekommen sind, wir reden hier über diesen Roman, die ist sozusagen auf Informationen gestoßen und eine Killertruppe versucht, die jetzt zu beseitigen und alle anderen, mit denen sie kommuniziert hat. Und gleichzeitig auf dem Mond ist eben dieser Terrorist dabei, sein böses Werk zu tun. Und es geht eben sehr, sehr lange. Also immer wieder gibt es Wendungen, immer wieder denkt man, das ist jetzt das Ziel von den Terroristen und die stecken dahinter. Zwischendurch geht es um die Geschichte von einem fiktiven afrikanischen Staat, der also benutzt wurde, um diesen Terroranschlag im Weltraum vorzubereiten. Also es ist wirklich ein riesiges Netzwerk aus Personen. Also ich habe jetzt irgendwann im Personenverzeichnis gelesen und da kam plötzlich eine Person vor, die kann ich mich gar nicht erinnern. Ja? Also man hat auch ein bisschen das Gefühl, also es ist auch oft so, dass man sagt, ja, jetzt geht's ein bisschen arg ausführlich. Man muss sagen, wie gesagt, das Buch spielt im Jahr 2025. Geschrieben ist es aber, beziehungsweise rausgekommen, ist es im Jahr 2009, also wahrscheinlich 2008 geschrieben. Und es ist dann ganz witzig, weil an einer Stelle listet er so soziale Netzwerke auf und eins davon ist dann erfunden und bei den anderen ist es irgendwie noch MySpace und sonst irgendwas. Ja. Also Facebook kommt überhaupt nicht vor, aber MySpace ist dafür im Jahr 2025 noch voll im Trend. Manche Sachen sind halt einfach ganz witzig. Es gibt dann eben, es wird das Verkehrssystem von Shanghai so en passant immer wieder beschrieben. Eine ganz besondere Achterbahn wird beschrieben. Und ich muss zugeben, auch wenn er die ganzen Hotels und die Räume beschreibt, ich habe schon Schwierigkeiten, wenn ich einen Wohnungsplan vor mir habe, mir vorzustellen, in dieser Wohnung zu stehen. Da hört es bei mir schon auf. Wenn ich aber auch noch so eine Heimerie und wenn ich schon eine Beschreibung, eine verbale Beschreibung, das ist rechts von dem und das ist über dem und das ist dort und das ist hier jenes, das kann ich mir meistens überhaupt nicht vorstellen. Und wenn das dann später sogar noch eine Rolle spielt, was wo ist, dann bin ich da immer so ein bisschen verzweifelt und bin desorientiert. Aber, und ich habe auch Also ich leite ja auch die Schreibgruppe Singen beziehungsweise Schreibwerkstatt Singen und hat er da gesagt, dass ich das gerade lese. Und zwei aus der Schreibgruppe haben gesagt, dass sie das Buch also nach der Hälfte in die Ecke gepfeffert haben, weil es ihnen irgendwie zu blöd war. Also ich finde es schon hochspannend, die ganzen Konzepte internationaler Terrorismus, wo der jetzt wohl herkommt. Und auch die ganze Lösung von dem Fall. Ich verrate jetzt natürlich nicht, wer der Böse ist, aber vielleicht kann ich so viel verraten, dass einer der Bösen, einer der Hauptbösen, einem ständig vor der Nase rumläuft und andere natürlich auch. Also, aber es ist irgendwie alles sehr langwierig beschrieben. Es ist alles sehr detailliert beschrieben. Aber dafür hat man auch eine ganz gute Vorstellung, wie es vielleicht im Jahr 2025 sein könnte. Also bei manchen Sachen, glaube ich, wenn man jetzt von 2008 ausgeht, liegt der Frank Schätzing in der Tendenz gar nicht so schlecht, was realisierbar ist und so weiter und so fort. Bei anderen Sachen sagt man sich, ach nee, weiß ich nicht, da vertut er sich irgendwie oder da sind wir schon längst drüber hinweg oder was auch immer. Bestimmte Dinge, die für uns Alltag sind, werden da noch als was Besonderes, Neues beschrieben und so weiter und so fort. Also wenn man vor sehr dicken Romanen keine Angst hat, wenn man gerne Science Fiction liest, wenn man das gerne noch also im Prinzip ist es so ein bisschen eine Mischung aus James Bond, Science Fiction, Action, also diese ganzen Genres vermischen sich hier auch. Liebesgeschichten werden nur sehr, es gibt auch ziemlich beschriebene Sexszenen in der Schwerelosigkeit, nimmt aber alles irgendwie nicht überhand. Eine Liebesgeschichte wird irgendwie angedeutet, das verrate ich jetzt nicht, inwiefern das sich dann noch realisiert. Manchmal hätte man Lust auf einen zweiten Band und würde Owen Jericho und ein paar andere Leute weiter gern begleiten. Also ich habe es zu Ende gelesen. Ich wollte dann natürlich auch wissen, wie es endet. Ich wollte dann wissen, wie er alle Fäden dann wieder zusammenknüpft. Er hat dann sehr schöne Techniken. Manchmal hat er sowas, dass er manchmal mitten im Absatz, also mitten im Satz einen Absatz macht, ohne den Satz fertig zu machen. Und der Satz geht dann aus einer Perspektive von einer anderen Person weiter. Da hat er sich halt so ein bisschen verkünstelt, formell. Und wie gesagt, manche der Beschreibungen sind ein bisschen arg länglich und manche Formulierungen oder manche Halbsätze hätte man sich vielleicht gewünscht, dass der Lektor drauf hätte hauen dürfen. Aber dadurch, dass Schätzing natürlich als das Buch davor war, Der Schwarm, das kenne ich jetzt nur in so einer Hörspielfassung, das habe ich also nie gelesen. Dadurch, dass aber Der Schwarm natürlich so bekannt war, hat man sich wahrscheinlich nicht getraut, ihm zu sagen, er soll auch dünnere Bücher schreiben. Ich habe jetzt noch ein ganz altes Buch von Schätzing im Regal stehen. Ich glaube, das heißt Tod und Teufel und spielt in Köln, wo er lebt, glaube ich, oder wo er ursprünglich herkommt. Und da habe ich jetzt natürlich große Lust, das zu lesen. Ja, Leseempfehlung, wie gesagt, hängt davon ab, ob man sowas gern liest oder nicht. Jetzt überlege ich gerade. Ja, Humor ist jetzt auch nicht gerade das, was hier so vorkommt. Sehr, sehr viele der Personen. Also es gibt daneben chinesische Dissidenten in verschiedensten, sagen wir mal, Geschmacksrichtungen, die also rund um Tiananmen dann irgendwie gelitten haben und so weiter. Auch die typischen chinesischen Neureichen, Erfolgreichen gibt es und so weiter. Also es geht um Ölindustrie versus eben neue Energien. Diese ganze Reisegesellschaft ist natürlich bunt zusammengewürfelt von Schauspielern und so einer Art Oprah Winfrey, also so einer Talkshow-Frau und verschiedensten Reichen und Schönen, die da jeweils auch ihre Marotten, ein russisches Ehepaar, das sich zerstritten hat, also ein russischer Oligarch und seine Frau, die sich zerstritten haben und so. Also es hat alles noch so ein bisschen, und ich muss zugeben, wenn man das über eine längere Zeit liest oder wenn man es mal, was mir durchaus passiert ist, mal eine Woche oder anderthalb in der Ecke liegen hatte und nicht weitergelesen hat, dann tut man sich echt schwer zu sagen, wer war das jetzt nochmal und so. Also es ist, glaube ich, schon wirklich ein Buch für jemand, der sehr, sehr viel, der jeden Tag liest und der vielleicht auch jeden Tag 20, 50, 100 Seiten schafft, dann ist es, glaube ich, eine super Geschichte. Also jetzt gerade vielleicht für den Sommer oder für den Urlaub Sache. Und man sollte es, glaube ich, schnell lesen. Also wenn man es 2020 liest, ist dann ganz witzig, wenn man dann bei diesem afrikanischen Staat im Jahr 2018 angekommen ist, da weiß man dann, okay, der ist jetzt wirklich fiktiv. Also sonst dachte ich mal, Mensch, müsste ich doch irgendwie mitgekriegt haben, dass er solche Aufstände gegeben hätte. Also er nimmt sozusagen alle Geschichte und konstruiert sie dann so weiter, dass man den Übergang fast gar nicht merkt. Also ich habe es gern gelesen. Also man erfährt dann, wie Helium-3-Abbau auf dem Mond funktionieren kann. Mir ist dann noch ein anderer Film untergekommen, wo es interessanterweise auch um Helium-3-Abbau auf dem Mond ging. Es war ein Film, wo Roboter monatelang auf dem Mond sind, aber ich habe jetzt den Namen schon von dem Film schon wieder vergessen. Aber das fand ich dann ganz lustig, dass der eben auch sich mit Helium-3 befasst. Das scheint also was Reales zu sein, womit man vielleicht sogar auf dem Mond sehr gut Energie herstellen könnte. Ich bin noch ein bisschen am Zweifeln, ob man wirklich Helium-3 vom Mond auf die Erde schaffen kann. Die sagen halt, das ist das Zigfache von dem, was es an Erdöl und Erdgas auf der Erde gab. Also ich glaube, die Lösungen liegen irgendwo anders, nämlich bei den erneuerbaren Energien. Aber er hat halt irgendwas gebraucht, was diesen ganzen Markt aufmischt, damit jemand eben diese Stellung von diesem Julian Orley erreichen kann, der mehr oder weniger als eine Art Metastaat, also als Institution, die über den Staaten steht, eben diese Energiegeschichten managen kann. Also wie gesagt, Frank Schätzing, Limit Roman, meine Taschenbuchausgabe hat gekostet 9,99 €, ist also ein totales Schnäppchen im Vergleich zur Seitenzahl, also billiger als manch anderes Buch, dürfte sich durch die erwartete hohe Auflage erklären und ist eine ganz spannende Geschichte. Natürlich am Schluss begegnen sich dann nicht alle, aber einige Schlüsselfiguren und können dann zusammen 42 Mails checken und die Welt retten sozusagen. Also aus meiner Sicht Leseempfehlung für Menschen mit Durchhaltevermögen und Sinn für Technologie und die nahe Zukunft und Energiepolitik und sowas alles. Ich verlinke euch das Buch im Blog, blog.literaturwelt.de. Da werde ich euch das Buch verlinken mit einem Kauflink, von dem ich dann auch ein bisschen was habe. Da könnt ihr auch das Blog abonnieren oder ihr könnt, also die Leute, die sowieso mit mir auf Facebook verknüpft sind, kriegen immer mit. Hallo Katharina. Die Leute, die mit mir auf Facebook verknüpft sind, kriegen sowieso mit, wenn ich ein Video mache. Die Leute, die mir bei YouTube folgen wollen, drücken bitte auf Abonnieren und dann auf das Glöckchen, und wenn Sie auf das Glöckchen drücken, dann kriegen Sie immer Bescheid, wenn es ein Live-Video gibt. Ich mache eigentlich nahezu nur Live-Videos. Und da freue ich mich ganz besonders, wenn ihr auch noch ein Däumchen nach oben oder einen Kommentar oder eine Frage zum Buch da lasst, dann werde ich mich natürlich bemühen, die zu beantworten. Das natürlich auch im Blog, blog.literaturwelt.de, da wird dieses Video auch auftauchen. Bis dann und tschüss, das war wie immer live ungeschnitten und frisch von der Webcam, euer Oliver Gassner, und möge der Saft mit euch sein. Bye bye.